Dornröschen. Kriminalspiel von Jörg Franz. Wirst du wohl hier verschwinden, verdammter Mistköter? Hopp, weg da von den Rosenhecken! Los, weg, du Kerl! Such dir deine Knochen woanders! Ach, du meine Güte! Wenn das die Lady sieht! Ein fußtiefes Loch unter ihren Prachtrosen! Um Gottes Willen! Sir Edward! Sie haben ihn erschossen, Sir? So ist es, Jenkins. Ich dulde es nicht, dass fremde Hunde in unserem Park herumsteuern und schon gar nicht, wenn sie nicht reinrassig sind. Sorgen Sie dafür, dass der Kadaver von hier verschwindet. Es ist selbstverständlich, Euer Lordschaft. Was hat er denn überhaupt hier zu suchen? Er hat ein Loch unter den Rosen gebuddelt. Unter unseren Rosen? Ein herrenlos herumstreichendes Tier? Ja, hier, sehen Sie, hat sich einen alten Knochen herausgewühlt. Ein Knochen? Was reden Sie da? Ist doch Unsinn. Einen Knochen. Trotzdem, wickeln Sie ihn ein und bringen Sie ihn dann in mein Labor. Aber schaffen Sie vorher das tote Vieh da weg. Kriege sonst doch womöglich Ärger mit Miss Grandy und ihrem Tierschutzverein. Miss Grandy liegt eben viel an Tieren. Sie füttert sogar Ameisen, sagt man. Sie sind man. Ein guter Gärtner, Jenkins, aber von Zoologie verstehen Sie nichts, aber auch gar nichts. Sehr wohl, Euer Lordschaft. Und, erst den Köter weg, dann den Knochen zu ihm. Von mir aus Zoologie. Guten Morgen, Jenkins. Was ist denn hier los? Ich habe einen Schuss gehört. Morgen, Mr. Benedict, schon zurück aus London. Wie Sie sehen, was liegt da für ein Hund? Ich weiß auch nicht, wem er gehört. Streuen die hier herum unter Lady Warhols Rosenhecke und buddelte sich einen Knochen aus, als gäb's nicht auch anderswo noch Reste von der Kalbshaxe. Sie gestatten mir wohl die Feststellung, dass während der 5 Jahre, die ich als Butler bei Lady Warhol und ihrem Sohn Sir Edward in Diensten stehe, zu keinem Dinner jemals etwas so Vulgäres wie Kalbshaxe serviert wurde. Als meine Frau noch lebte, war das jedes Mal ein Festessen. Und dass auch in all dieser Zeit niemand auf den Gedanken gekommen wäre, Speisereste unter den Rosen zu vergraben. Also, ich wiederhole meine Frage. Wieso liegt hier ein toter Hund? Ihre Lordschaft haben ihn niedergeschossen, abgeknallt. Naja, Sir Edward ist schließlich Herr im Haus. Aber wegen einem Knochen. Da. Moment mal. Ich bin zwar bloß Gärtner und verstehe nichts von Anatomie. Anatomie. Ja, ja, ja. Aber wenn das ein Kalbsknochen ist, dann nenne ich mich künftig Benedikt und werde Butler. Wenn man einmal über Ihre Witzchen weghört. Hören Sie, Mr. Benedikt, ich habe die Invasion gegen die Deutschen in Frankreich mitgemacht. Ich habe auch in schlechteren Zeiten als Totengräber und Friedhofsgärtner mein Geld verdienen müssen. Das da, das ist ein Schienbeinknochen. Aber nicht von einem Rindvieh, sondern von einem... Widerlich! Hören Sie auf! Werfen Sie das Ding weg! Ja, ja, ja, ja. Weiße Handschuhe und schwarze Fingernägel. Jeder nach seinem Stand, nicht wahr? Und Sir Edward wird wohl Gummihandschuhe anziehen. Gummihandschuhe? Na ja, doch. Ich soll ihm das Schienbein... Entschuldigung. Das Dings da in sein Labor bringen. Wie bitte? Ich habe nichts gesagt. Guten Tag. Ja, ich habe auch nichts gesagt. Was geht's mich an? Guten Tag, Mr. Benedict. Da bildet sich noch mehr ein als unser früherer Butler. Es ist gut so. Danke, Mary. Die Kekse bitte etwas weiter nach links. Verzeihung, Milady. Ich werde dann läuten. Sehr wohl, Milady. Darf ich? Ist es indischer Tee? Natürlich China. Erst die Sahne, du wirst vergesslich. Verzeih. Bitte. Zucker. Danke. Danke. Du hast dein Gewehr heute Vormittag benutzt, Edward? China ist auch nicht mehr China. Das wissen wir doch schon lange. Ich habe dich etwas gefragt. Ich habe einen Hund erschossen. Aha. Was für ein Hund, Edward? Lord Nelson? Es war ein fremder Hund, Mutter. Aha. Was wollte er unter meiner Rosenhecke? Edward? Woher weißt du? Mein Opernglas. Aha, dein Opernglas. Aber ist es nicht... Richtig. Die Schärfe lässt sich nicht mehr regulieren. Lord Nelson wurde mit Lady Hamilton vor 5 Jahren verkauft. Ich erinnere mich, ja. Was wollte er unter meiner Rosenhecke? Edward? Bitte, Mutter, dein Tee wird kalt. Danke, dass du mich daran erinnerst. Es tut mir aber trotzdem leid, dass Lord Nelson und Lady Hamilton nicht mehr bei uns weilen. Du weißt doch, Mutter, sie haben unter deinen köstlichen Rosen gewühlt. Du warst damals sehr unglücklich darüber. Deshalb haben wir sie verkauft. Richtig. Der Hund heute war nicht reinrassig. Und wühlte trotzdem? Er hat etwas ausgegraben. So? Du musst ganz ruhig sein, Mutter. Es existiert nicht mehr. Der Gärtner hat es in mein Labor gebracht. Wir werden ihm kündigen müssen. Jenkins? Nach mehr als 25 Jahren? Du hast recht. Aber den Butler werden wir kündigen müssen. Wie Mr. Hopkins. Mr. Benedict? Aber warum ihm denn? Er ist prompt, von besten Manieren. Und bitte vergiss nicht, Mutter, Hopkins hatte andere Dinge im Kopf als seine Pflichten. Zum Beispiel Mädchen. Du erinnerst dich? Mildred. Seinetwegen hat sie unser Haus verlassen. Oh ja. Das allerdings. Aber Mr. Benedict hat sich mit Jenkins unterhalten. Bei der Rosenhecke. Jenkins hielt etwas in der Hand und Mr. Benedict hat es begutachtet. Mutter. So viel konnte ich durch mein Opernglas wenigstens sehen. Ich sagte dir schon, Mutter, es existiert nicht mehr. Ich habe es vernichtet. Mit Salzsäure. Mit Salzsäure. Du bist ein guter Sohn, Edward. Danke, Mutter. Natürlich werden wir Mr. Benedict nicht sofort kündigen. Wir müssten einen Grund finden. Sagen wir, in 3 Monaten? Wenn du meinst. In 3 Monaten also. Also, ich möchte Ihnen ja wirklich nicht zu nahe treten, Mr. Benedict. Mr. Benedict, aber ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass Sie Ihren verflossenen Dienstgebern einst auswischen wollen, weil man ihn, wie Sie meinen, grundlos gekündigt hat. Ich darf doch sehr bitten. Ich habe immer korrekt meine Pflichten erfüllt. Meine Zeugnisse erheben mich jedwede... Mr. Benedict, Sie kommen nach 3 Monaten zur Polizei. Nach 3 Monaten und 7 Tagen. Und 7 Tagen, ja, das sagten Sie schon, um mir zu erzählen, dass Sie unter der Rosenhecke von Lady Warhol... Verzeihung, nicht ich, ein herumstreunender Hund. Hatte. Dass also ein herumstreunender Hund einen Knochen ausgebuddelt habe, den Sie als medizinischer Laie für ein Stück sterblicher Überreste eines Menschen... Verzeihung, ich sagte schon, nicht ich. Der Gärtner war absolut sicher... dass es sich bei dem beschriebenen Fund um einen, nun, muss ich es denn wiederholen? Ein Schienbeinknochen also. Ja, tja, also ich gebe zu, ich finde es zwar auch ein bisschen ungewöhnlich, wenn Ihr Lord, ich meine, wenn Sir Edward Warhol gleich zum Gewehr greift und, Und den Knochen, den ließ er sich dann? Vom Gärtner in sein Labor bringen. Was ist denn das überhaupt für ein Labor? Soweit ich weiß, hat Lord Edward früher einmal einige Semester Medizin studiert. Ja, yeah, der Schwager der Queen arbeitet in der Dunkelkammer. Wie wollen Sie diese Bemerkung verstanden wissen? Schon gut. Haben Sie das Labor einmal von innen gesehen? Ich meine, wie sah es da aus? Was trieb Lord Warhol? Will sagen, womit beschäftigte er sich? Es gab da Kaninchen, Meerschweinchen, weiße Mäuse, Frösche und anderes Ungeziefer. Lebendig und tot. Tot auch. Präparierte er denn die Tierchen? Er sezierte sie wohl. Das Labor war angefüllt mit Käfigen, Glasbehältern, Chemikalien und, mit Tierskeletten. Igitt? Ich gestehe, dass mir immer recht unbehaglich zumute war, wenn ich seiner Lordschaft eine Flasche Portwein hinaufbringen musste. Ach, trank er denn? Mäßig, aber regelmäßig. Ja, das spielt ja dann auch keine Rolle. Ich denke nur, wenn Lord Edward sich als so eine Art Schmalspurchirurg... Wie meinen Sie? Ach, ich meine ganz einfach, wenn es sein Hobby ist, mit Gebeinen zu spielen, warum sollte er sich dann nicht für Ihren verdammten Knochen interessieren? Obwohl er ja eigentlich mit dem erschossenen Köter... Ein fast rassereiner Mastiff. ...viel mehr hätte anfangen können. Tja, lieber Mister. Tja, also was erwarten Sie nun eigentlich von mir? Soll ich jetzt zu Lord Warhol fahren und ihn fragen... Wo haben Sie Ihr Schienbein? Ich meine, den ominösen Knochen, von dem der Gärtner und der Butler Ihres Hauses... Vielleicht existiert er gar nicht mehr. Eben. Warum soll er eigentlich nicht mehr existieren? Da war die Sache mit der Salzsäure. Mit der Salzsäure? Ja. Normalerweise hatte ich hin und wieder von Sir Edward den Auftrag, aus der nächstgelegenen Apotheke Chemikalien zu besorgen. Für sein Labor? Ja. Aber einen Tag nach dem unappetitlichen Fund schickte er Miss Mary... Wer ist das? Die Haushälterin. Schickte er Miss Mary weg, um 3 leere Literflaschen konzentrierte Salzsäure zu erneuern. Ja. Und als ich mich dann beim Verlassen von Warhol Castle endgültig von Mr. Jenkins verabschiedete, machte dieser eine so merkwürdige Andeutung. Was für eine Andeutung? Nun, dass in Gottes Boden mehr Geheimnisse schlummern würden, als die meisten Menschen annehmen. Vielleicht leuchtet es Ihnen jetzt ein, warum ich Wert darauf lege, 3 Monate und 7 Tage festzuhalten. Meine Lehrer nannten mich schon immer einen Spätentwickler und einen Pedanten. Während der letzten 7 Tage fing ich an, nachzudenken. Und dann kam ich zu Ihnen, zur Polizei. Naja. Tja, wir sind natürlich verpflichtet. Ich werde mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Im Augenblick weiß ich allerdings noch nicht... Ihre derzeitige Adresse haben Sie mir dagelassen. Jedenfalls möchte ich mich vorerst einmal bei Ihnen bedanken, Mr. Benedict. Keine Ursache, Sir. Ich wollte lediglich... Ihre Unterschrift brauche ich noch unter das Protokoll, bitte schön. Meine Unterschrift, natürlich. Ja. Bitte sehr. Ach, da fällt mir doch noch etwas ein. Wie lange waren Sie eigentlich im Dienste auf Warhol Castle? 4 Jahre und 361 Tage. Verzeihung, 362 Tage. Mein Kompliment für Ihre Präzision in Zahlen. Ich glaubte schon erwähnt zu haben, dass bereits meine Lehrer... Richtig, richtig, ja. Und Ihr Vorgänger, wie lange war der da? Darüber kann ich Ihnen nur den Zeitraum von etwa 12 Jahren andeuten. Und wissen Sie, warum er seinen Job, seinen Beruf aufgab? Butler in Häusern wie Warhol Castle haben doch sozusagen lebenslänglich, Muss ich mich dazu äußern? Ja, ich wäre Ihnen doch schon sehr dankbar, wenn Sie etwas dazu sagen könnten. Höchst ungern. Aber wenn Sie darauf bestehen, bitte. Bitte. Es gab das eine oder andere Gerücht. Gerücht? Mr. Hopkins, so war der Name meines Vorgängers, soll... Nun ja, er hatte wohl ein gewisses Faible für Damen. Nur sagen Sie nur noch, er hätte Lady Eleanor belästigt. Verzeihung, Sir, ich habe für diese Art von Geschmacklosigkeiten keinen Sinn. Entschuldigung, Sie sind wirklich sehr empfindlich. Ich würde es gute alte britische Erziehung nennen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Okay, aber was war nun wirklich mit Mr. Hopkins und seinem Faible für Damen? Er soll... Nein, darüber kann ich nichts sagen. Sondern? Ich erwähne lediglich, dass man in Form von Gerüchten Andeutungen machte. Was für Andeutungen? Dass er ein gewisses Faible für Damen habe, aber das sagte ich doch schon. Ja. Mehr weiß ich nicht. Also schön. Und deshalb wurde er gefeuert? Wie meinen Sie? Ich meinte, deshalb hat man ihm gekündigt. Ihre Meinung entspricht genau den Gerüchten, die mir bekannt sind. Hm, naja. Kann ich letztlich dann auch verstehen. Wenn ich noch etwas nachtragen darf. Aber bitte doch, Mr. Benedict. Vor meiner Zeit war mehr Lebendigkeit auf Warhol Castle. Es kamen vor allem viele Bewunderer wegen der Rosen. Und es gab auch hin und wieder kleinere Geselligkeiten. Zu meiner Zeit wurde es dann ganz still, sagt man. Und es mag vielleicht daran liegen, dass Lady Eleanor nicht mehr sich der Gesundheit von einst erfreuen kann. Sie ist über 70. Dem kann man schwer widersprechen. Eine letzte Frage bitte, wenn Sie gestatten. Sie ist vielleicht ein bisschen indiskret. Sie selbst sind unverheiratet? Ich habe in vollem Bewusstsein und mit echtem Wollen mich von Jugend auf dazu entschlossen, mich dem Stand der Ehe zu entziehen. Oh ja, in vollem Bewusstsein, echt? Von Jugend auf dem Stand der Ehe entziehen. Verzeihung, ich konnte Sie eben nicht verstehen. Ja, das war auch nichts weiter. Tja, Mr. Benedict, das wär's denn eigentlich wirklich, nicht? Soweit war das alles. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Ich glaubte, meiner Pflicht Genüge tun zu sollen. Mehr nicht. Ja. Ja, dann auf Wiedersehen, Mr. Benedict. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Darf man fragen, was Sie an der Rosenhecke so interessiert? Sie sind wohl fremd hier. Guten Tag. Tja, wenn Sie mich so direkt fragen... Ich frage immer direkt. Nun ja, also ich bin fremd hier und ich bewundere gerade die Rosen. Sie sind sehr schön. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Wie meinen Sie das? Wie ich es gesagt habe. Ich nehme an, Sie wohnen hier in dieser Gegend. Wem gehört dieses Anwesen? Ich wohne da drüben. Und das Anwesen gehört einem Mörder. Aha. Na, ist das nicht eine, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnliche Behauptung? Er hat den Mastiff verschossen, da bin ich ganz sicher. Und wenn ich es erst herausbekommen habe, wo man ihn verscharrt hat, dann erstatte ich Anzeige. Ich bin Miss Victoria Crandy und stehe seit 38 Jahren ehrenamtlich dem Tierschutzverein der gesamten County vor. Alle Achtung. Mein Name ist Stevenson. Armes Tier. Ein paar Wochen lief es hier in der Gegend heimatlos herum. Bettelte um Futter. Hat sein Herrchen wohl gesucht, was weiß ich. Habe selbst überall herum gefragt. Und plötzlich der Schuss. Und dann war der Hund mit einem Male nicht mehr da. Aber ich komme ihm noch darauf. Diesem herzlosen Barbaren. Und so etwas ist von Adel. Sie sprechen von... Ich spreche von Sir Edward Warhol, jawohl. Und seine Mutter ist auch nicht ganz richtig. Da oben... Wenn Sie verstehen, was ich meine. Im Kopf. Ich sage die Dinge so, wie ich sie denke. Ja, davon bin ich überzeugt, ja. Zumindest seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Da wurden zum Beispiel Lord Nelson und Lady Hamilton von einem Tag zum anderen verkauft. Ein wahrer Jammer. Bitte? Irren Sie sich denn da nicht im Jahrhundert, Miss? 2 prächtige Doggen. Ach so. Waren hier aufgewachsen. Die gute Luft gewöhnt. Hatten jede Menge Auslauf. Und dann kommt irgend so ein Stadtmensch und holt sie ganz einfach ab. Nur weil sie angeblich unter den Rosen Löcher gebuddelt haben sollen. Naja, aber das ist doch kein Grund. Meine Rede. Aber das ist ja noch nicht alles. Lady Warhol hielt es auch nicht mehr für nötig, meinen Gruß zu erwidern, wenn ich hier vorbeikam. Obwohl ich ihren Wellensittich vom Kältetod bewahrt hatte. Starrte bloß immer in ihre Rosen, wenn man sie überhaupt zu Gesicht bekam. Und Besuch kam auch nicht mehr. Niemand von der guten Gesellschaft der Grafschaft. Aha. Ist das nicht merkwürdig? Tja. Auch nicht mehr das hübsche junge Mädchen, das Sir Edward gelegentlich zur Teezeit von irgendwo in seinem Wagen hierher mitbrachte. Ein junges Mädchen? Na, so Mitte 20. Und wann war das? Na, auch vor ungefähr 5 Jahren. Sie scheinen eine gute Beobachterin zu sein, Miss... Crandy. Miss Crandy. Ist das verboten? Aber nein. Was war das für ein Mädchen? Ich sagte ja schon, sie war jung und hübsch. Viel zu jung. Zu hübsch für so einen alten, verknöcherten Junggesellen wie Lord Warhol. Naja, das hat sie ja dann wohl auch bald selber herausgefunden, möchte ich meinen. Mehr als 3-mal war sie jedenfalls bestimmt nicht hier. Können Sie sie vielleicht beschreiben? Sie war so ein Typ wie Marilyn Monroe, könnte man sagen. Ja, genau eigentlich wie Marilyn Monroe. Das arme Ding. Bin nicht einmal sicher, ob sie sich wirklich selbst vergiftet hat. Wer? Na, Marilyn Monroe natürlich. Lesen Sie keine Zeitungen? Sind immer die Männer schuld, wenn ein junges Mädchen... Sagen Sie, sind Sie eigentlich von der Polizei? Wie kommen Sie denn darauf? Das war nur eine Frage. Wundern würde ich mich jedenfalls nicht, wenn eines Tages die Polizei hier auftauchen würde. Manchmal brennt die ganze Nacht über das Licht bei seiner Lordschaft. Der Gärtner verriet mir einmal, er würde sich da oben ein Laboratorium halten. Na und, warum nicht? Ein Lord und ein Laboratorium, wie passt denn so etwas zusammen? Und dann die Sache mit den Butlern. Finde ich ja auch sehr merkwürdig. Was denn, gibt es denn hier mehrere Butler? Nicht gleichzeitig natürlich, sondern nacheinander. Sehen Sie, Mr. Hopkins verließ das Haus vor 5 Jahren. Kurz nachdem die Doggen, aber der erwähnte ich ja schon, ein nobler Mensch, dieser Mr. Hopkins. Mhm. Schon an die 60. Obwohl er viel jünger wirkte. Hatte viele Jahre im Dienst der Warhols gestanden. Warum verlässt er das Haus? Na, vielleicht hat er gekündigt. Und warum sollte er, wenn ich fragen darf? In seinem Alter? Vielleicht hat man ihn gekündigt. So wie man auch Mr. Benedict gekündigt hat. Mr. Benedict. Sein Nachfolger. Und dem hat man gekündigt. Und das, nachdem wieder einmal ein Hund hier aufgetaucht war. Wahrscheinlich hat er auch wieder gebuddelt. Und dann wurde das arme, unschuldige Tier niedergeschossen. Hören Sie... Natürlich habe ich nichts gesehen. Leider. Sie interessieren sich für Rosen, sagten Sie? Ja, doch. Wenn Sie nämlich von der Polizei wären, nur einmal angenommen... Ja, was wäre dann? Dann würde ich mich zum Beispiel mehr für das interessieren, was es möglicherweise unter den Rosen zu bewundern gäbe. Guten Tag, Mister. Guten Tag, Miss Crandy. Und da dringen Sie so einfach mir nichts, dir nichts in ein fremdes Anwesen. Es war mein freies Wochenende. Wie? Und durchwühlen ohne dienstlichen Auftrag und ohne Ihren Vorgesetzten zu informieren, den Rasen einer achtbaren britischen Familie von altem Landadel. Den Rasen habe ich verschont. Ich habe lediglich unter den... Seine Lordschaft, Sir Samuel Warhol, hat sich um das Empire verdient gemacht. Was sage ich? Den Weltfrieden aufgebaut. Sein Heldentod im Afrika-Feldzug unter Montgomery hat ihm posthum höchste Auszeichnungen eingebracht. So könnte man also unmöglich eine Beziehung zwischen ihm und den Beckenknochen, die ich ausgegraben habe, unterstellen? Wie? Ihr Zynismus wird noch übertroffen vom Eigensinn Ihrer Dienstauffassung. Verzeihung, Sir, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass die gerichtsmedizinischen Untersuchungen ergeben haben, dass besagte Beinstücke zwischen 4 bis 5,5 Jahren unter der Erde verscharrt waren. Ach, und die Kollegen von der Gerichtsmedizin hatten wohl auch ihren freien Tag, als sie das in ihrem Auftrag ergründeten. Wie? Ja, gut, ich gebe zu, Dr. Binz. Ja. Spuren einer hochdosierten Arsenintoxikation. Ganz recht. Welche den Rückschluss zwingend machen. Fachausdrücke. Möglicherweise keines natürlichen Todes gestorben ist. Eben. Die tote Knochenstruktur beweist eindeutig weibliches Geschlecht, dürfte von relativ kleiner respektive schlanker Gestalt gewesen sein. Alter zwischen 23 und 28 Jahren. Das ist doch. Und was sollen wir jetzt Ihrer Meinung nach unternehmen? Nach Warhol Castle fahren und sagen, entschuldigen Sie bitte, wir haben aus einem triftigen Grund in Ihrem Park heimlich bei Neumond nach Öl gebohrt und sind dabei auf... Und wo ist der Rest eurer Lordschaft? Wie? Wenn ich einen Vorschlag unterbreiten dürfte, Sir. Wie? Mich vorzeitig in Pension zu schicken. Sir, ich würde niemals... Also reden Sie schon. Vor einem Besuch in Warhol Castle könnte man vielleicht versuchen herauszufinden, wer die Tote ist. Mit Hilfe eines Beckenknochens und einem Stück Schienbein, das nach Auffassung Ihres frustrierten Butlers längst von Salzsäure vertilgt wurde. Mann, Mann, Sie haben vielleicht... Verzeihung, Sir, aber da ist ja dann noch der Hinweis dieser Miss Crandy. Die Schnüffelnase vom Tierschutzverein. Sie macht auf mich zumindest den Eindruck, als ob sie von dieser Begabung glaubhaft Gebrauch machen würde. Alles konzentriert sich auf einen Zeitpunkt vor 5 Jahren. Die Veränderung in Warhol Castle, der Butler mit dem Faible für die Weiblichkeit, der Besuch der jungen Dame, die nicht wiederkam. Marilyn Monroe. Richtig. Man müsste versuchen zu erfahren, ob zu diesem Zeitpunkt eine junge Dame von besagtem Aussehen irgendwo verschwand oder als vermisst gilt. Mr. Stevenson. Sir? Ist Ihnen bekannt, wie viele junge Damen in unserem gottlos gewordenen England täglich, monatlich, jährlich verschwinden, untertauchen, wahllos den Wohnsitz wechseln, von Eltern und Verwandten, Ehemännern und Verlobten gesucht werden? Nicht bis auf die Zahl hinterm Komma genau, aber nicht alle Damen, die vor 5 Jahren im Sommer zu den Vermissten zählten, sahen möglicherweise aus wie Marilyn Monroe. Na los denn! Suchen Sie! Durchblättern Sie alle Karteien! Ist das ein dienstlicher Auftrag, Sir? Ja, halten Sie das etwa für einen Treppenwitz? Danke, Sir. Bitte. Wie? An den Knochen herbeigezogen. Ja, doch. Wie oft soll ich Ihnen denn das noch sagen, Mann? Geben Sie mir eine Zigarette. Danke. Ich habe Susan vor ein paar Jahren bei der Polizei als vermisst gemeldet. Hatte ja keinerlei Angehörige, soviel ich weiß. Vor 4 Jahren und 9 Monaten. Na und? Wollen wir da aus dem Strick drehen? War ja schließlich und endlich meine Pflicht, oder? Wir waren ja Freundinnen, verdammt nochmal. Nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst, Mann. Nee, nie nicht. Aber Susan sang und ich war Stripperin bei Catalino, dem Schwein. Im Tusculum. Auf Susan war besonders spitz. Catalino? Der Erzbischof von Canterbury vielleicht. Nur Susan wollte nicht so wie er. Mit mir ging's da schon einfacher. Hab damals schon zu viel gesoffen. Und als dann dieser Typ öfters bei uns auftauchte... Was für ein Typ? Ach, jedenfalls was Besseres. Richtig seriös. Vielleicht ein bisschen zu alt für Susan. Aber ich glaube... Der war ernsthaft an ihr interessiert. Und Susan? Minderwertigkeitskomplexe. Verstehst du? Nee, nicht. Glaubte nicht so recht an einen Märchenprinzen. Und dabei träumen wir alle von einem, der dich aus der Scheiße rausholt. Drechselon. Scheißberuf. Geben Sie mir noch eine von Ihren Sargnägeln. Ja, hier. Und diese Catalino hat von diesem, nun sagen wir mal, Kontakt gewusst. Ja, glauben Sie denn, dass er bescheuert ist? Geflammt hat er welche. Und fragen Sie nicht, wie. Und dann hat er sie bespitzelt, wenn sie frei hatte. Und dann war sie eben eines Tages weg. Das heißt, wenn man weg nennen kann. Was wollen Sie damit sagen? Gar nichts, Goldjunge. Aber hab viel zu viel gequatscht. Wollen Sie mal meinen Rücken sehen? Da vorne brauchst du nicht zu klotzen, da ist nichts mehr drin. Hier, die Quittung dafür, dass ich Susan als vermisst gemeldet hatte. Reicht Ihnen das? Mir jedenfalls reicht. Fini. Bitte eine Frage noch. Ja, ich hab dir doch eben gesagt. Hat Susan irgendwann einmal den Namen ihres Verehrers erwähnt? Wahnsinn mal. Sowas wie Henry. Nee, Edgar. Nicht vielleicht Edward? Schon möglich, kann auch sein. Und jetzt raus, Mann. Und dieser Catalino ist immer noch Besitzer von diesem Tusculum, in dem Sie beide damals aufgetreten sind? Wenn er nicht vor lauter Bumsen krepiert ist. Aber wenn Sie dem auch so viele blöde Fragen stellen wie mir, dann werdet ihr ja ganz schön die Fresse polieren, mein Kleiner. Danke für den guten Rat. Tun Sie mir einen Gefallen. Ja? Und erwähnen Sie mich nicht. Und ja? Lassen Sie mir wenigstens Ihre Zigaretten da. Ich weiß wirklich nicht, welchen Umständen ich die Ehre verdanke, che piacere, zwei Herren von der Polizei empfangen zu müssen. Für Sie ist die Sache vielleicht ein alter Hut. Aber wir wollen sehen, ob er Ihnen trotzdem passt. Was reden Sie? Ich habe nicht mehr zu tun mit der Rauschgift. Einmal die Finger verbrannt, das genügt. Sie haben keine Recht und gar keinen Grund mehr, mich deshalb... Senior Catalina, wollen Sie sich freundlicherweise einmal das hier anschauen? Ma mi rubate per davvero il mio tempo. Sie stehlen wirklich meine Zeit. Uff, also, bitte. Na, Signor Catalino, funktioniert Ihr Erkennungsdienst nicht mehr? Aber was wollen Sie von mir? Signor Catalino, hilft Ihnen vielleicht der Name Susan Hathaway? Susan? Porco Dio. Ich habe nichts damit zu tun. Sie ist einfach verschwunden, andata via. Sì, da 5 Jahren. Seit 5 Jahren, das verdammte Luder. Aber was wollen Sie von mir? Wissen, wohin sie verschwunden ist. Ja, oder auch, was Sie mit ihr gemacht haben, bevor sie verschwand. Aber sie stand bei mir im Kontrakt. Era un contratto con me, era una cantante, era Sängerin. Unzuverlässig. Zweimal hat sie einfach blau gemacht. Und Sie haben sie gesucht. Aber was bin ich? Seine Gouvernante? Nein, ein Mann. Das verbiete ich mir. Beim dritten Mal, sie ist überhaupt nicht mehr wiedergekommen. Einfach auf und davon. È andata via, non mi ha rotto più il tempo. Mi avete rotto le scatole con tutte queste noie. Non ne posso più sapere di questa affare. Meine andata via. Sie ist weggegangen mit einer nicht mehr ganz so jungen Knaben, wie sie nachts bei mir rumsitzen, um die Mädchen verrückt zu machen, mit ihren großen Moneten. Mehr weiß ich nicht. Na, also hören Sie, Catalino, dafür bezahlen Sie ja schließlich Ihre Mädchen, damit Sie den Knaben das Geld aus der Tasche ziehen, das dann in Ihre Kasse wandert. Ja, und obendrein dann auch noch steuerfrei womöglich. Das Tusculum ist ein ordentlicher, geführter Nachtclub. Was wollen Sie mir anhängen? Sie haben hübsche Blumen hier stehen auf Ihrem Schreibtisch, Signor Catalino. Ich liebe Blumen. Mi piacciono moltissimo i fiori. In meiner Heimat. Aber was ist das jetzt wieder für eine dumme Frage? Na, wirklich wunderschöne Rosen, das muss ich schon sagen. Hm. Sie beziehen sie natürlich vom Blumenladen an der Ecke, nicht wahr? Das Tusculum bezieht seit 9 Jahren regelmäßig jeden Tag seine Blumen von, wie heißt es, Schneidown und Snowdown, jawohl, in Trafalgar Square. Se volete vedere le ricevute. Und nicht auch gelegentlich, sagen wir, seit etwa 5 Jahren von Warhol Castle, von Lord Warhol. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht so viele idiotische Fragen beantwortet müssen. Ich kenne keine Warhol Castle und ich kenne auch keine Lord Edgar Warhol. Basta. Ach, Mr. Catalino, sagten Sie eben Edgar Warhol? Sie kennen kein Warhol Castle und keinen Lord Warhol, aber seinen Vornamen, den kennen Sie. Darf ich mir erlauben zu staunen? Aber die Lorde heißen doch alle so, oder? Aha. Wenn Sie das als Italiener für englischen Humor halten, so kann ich in diesem Fall darüber überhaupt nicht lachen. Mr. Catalino, Sie lieben Blumen, sagten Sie. Sì, perché è proibito? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sentiamo. Mein Kollege hat ein Anwesen entdeckt. Ja. Altenglischer Landsitz. Wunderschön dort. E allora, cosa vuole? Ganz friedliche Gegend. Besagtes Warhol Castle. Dort soll es die derzeit interessantesten Rosen von ganz England geben. Ma cosa fa? Mi prende per il culo. Und Sie hätten die seltene Gelegenheit, Lord Edward Warhol kennenzulernen. Was hätten Sie gegen einen gemeinsamen Besuch, Signor Catalino? Mr. Hopkins, welche Überraschung, Sie hier auch mal wieder zu sehen. Wie geht es Ihnen? Sie sehen prächtig aus. Guten Tag, Miss Candy. Bin nur mal hier so vorbeigekommen. Ja, ja. Den Verbrecher zieht's halt immer wieder an die Stätte seiner Taten zurück. Was wollen Sie damit sagen? Mein Gott, ein Scherz war das. Aber Sie sind ja ganz weiß geworden im Gesicht. Mein Kreislauf ist nicht mehr der beste. In meinem Alter. Na, für Ihr Alter waren Sie aber doch immer recht munter. Na ja. Ich meine das als Kompliment, Mr. Hopkins. Aber wirklich, was führt Sie hierher? Ewigkeiten hat man Sie nicht mehr gesehen. Ach, das waren noch Zeiten damals, als Sie noch hier waren. Eigentlich ist es wirklich Zufall, dass ich herausgekommen bin. Zufall? Na ja, so etwas gibt es doch. Man hat lange irgendwo gelebt und gearbeitet. Und plötzlich will man es mal wiedersehen, verstehen Sie? Wenn Sie es so sagen, wird es schon so sein. Sehen Sie den Wagen vor dem Portal? Ja, ja. Da sind drei Herren ausgestiegen und zu den Warhols hinein. Ich sage Ihnen, irgendetwas ist hier los. Haben Sie nicht die Zeitung gelesen? Mit dem Bild von dem Mädchen, das zu Ihrer Zeit ein paar Mal in Begleitung von Sir Edward hier war. Ich lese keine Zeitung. Was für ein Mädchen. Mr. Hopkins, nun stellen Sie sich aber nicht dümmer an, als Sie sind. Verzeihen, so wollte ich es nicht sagen. Das Mädchen, das so aussah wie Marilyn Monroe. Ach ja, ja, ja, ja. Ich erinnere mich dunkel daran. Dunkel? Jedenfalls fahndet man nach ihr. So nennt man es doch, wenn man jemanden sucht, der spurlos verschwunden ist. Ich habe wirklich nichts in der Zeitung gelesen. Aber wenn Sie es sagen... Ich sage es. Tja, ich möchte jetzt aber auch wieder zurück. Wollte halt nur mal wieder die Gegend sehen, wo ich früher gelebt habe. Darf den Zug nach London nicht verpassen. Wiedersehen, Miss Candy. Und alles Gute auch. Wiedersehen, Mr. Hopkins. Ihnen auch alles Gute. Eleanor Warhol. Ja, bitte kommen Sie nur herein, meine Herren. Ich bringe den Tee, wenn Sie... Wie bitte? Ach, Sie, Mary, der Tee. Ja, ach, stellen Sie das Tablett doch bitte ab. Ich habe ein Gedeck für Sir Edward mitgebracht, wie immer, obwohl er... Wie immer. Ja, ja. Die Herren sind allerdings noch da, schon über eine Stunde. Sie meinen die Polizei? Also, wenn Sie mich fragen würden... Da steckt bestimmt diese Miss Candy dahinter, mit ihrer übertriebenen Tierliebe. Überall erzählt sie... Ja, ja, schon möglich, Mary. Entschuldigung, Milady, aber ist Ihnen nicht wohl? Bitte. Es ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Da, danke, Mary, den Rest übernehme ich selbst. Wie Sie befehlen. Soll ich den Brief... Was für ein Brief? Geben Sie her. Den besorge ich selbst. Ich sagte danke, Mary. Gleich zur Polizei wie mein Hund. Braucht ja schließlich nicht gerade bei uns hier herumzustromen. Bei uns in unserem Dings, da ist ja wirklich immer zu. Warum fragen Sie mich immer wieder das Gleiche? Wie oft soll ich es Ihnen noch wiederholen, meine Herren? Das frage ich mich auch. Dieser Mensch da hat zugegeben, dass er meine Susan auf brutale Weise vergiftet hat. Und der hat... Oh, mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke. Se ihr avessi saputo, quello che fosse successo sarei entrato dentro, gli avrei girato. Können wir nicht zum Ende kommen? Lassen Sie mich unterschreiben. Ich habe es getan, ich allein werde denn sonst. Da, Sie hören es schon wieder. Ich habe Ihnen erklärt, dass ich in diesem Monster der Mann wiedergekannt habe, der vor 5 Jahren meinen Nightclub öfters besucht hat. Und dass er ein großes Interesse für Susan zeigte. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Als ich wüsste, wie er heißt, wo er wohnt, hätte ich ihn umlegen sollen. Sir Edward, Sie bleiben also dabei, dass Sie Susan Hathaway, nachdem Sie sie im Tusculum kennengelernt hatten, hier einige Male zum Tee eingeladen haben? Ich wollte sie heiraten. Eine Frage noch. Lady Warhol, ich meine, Ihre werte Frau Mutter, hat sie... Meine Mutter hat nichts damit zu tun. Ich bitte Sie, halten Sie sie heraus aus dieser... Meine Mutter ist krank. Sie wollten also Susan Hathaway heiraten, ohne Rücksicht auf Standesunterschiede? Standesunterschiede. Und plötzlich kommt Ihnen die Idee, das Mädchen, das Sie heiraten wollen, das Sie doch also wohl geliebt haben müssen, zu vergiften. Wie? Ich... Sie wollte nicht mich, sie... Sie wollte nur das Geld, das Ansehen. Susan und das Geld. Sie war so bescheiden, so etwas von dumm, wenn ich von Geld spreche. Sie sind eine Lustmörder, ein Sadiko. Dieses ganze widrische Laboratorio hier beweist es. Was ändert das? Susan ist tot. Ich habe sie umgebracht. Vielleicht sollten Sie jetzt nicht so viel trinken, Sir Edward. Und dann haben Sie die Leiche, immer Ihrer Aussage nach, fachgerecht zerlegt. Hören Sie doch endlich auf! Ja! Sadiko! Und danach unter Rosen gebettet. Standesgemäß. Ich glaube Ihnen kein Wort, Sir Edward. Ich frage Sie, wen wollen Sie decken und warum? Bitte antworten Sie... Catalino? Mamma mia! Wenn non un'altra volta mi rimettete in questo affare! Sir Edward, Sir, kommen Sie schnell! Etwas Schlimmes! Ihre Mutter! Ich meine Lady Leonor! Was ist mit meiner Mutter? Lassen Sie meine Mutter in Ruhe! Sie hat mit all dem nichts zu tun! Ich glaube, sie ist... Aber so kommen Sie doch endlich, Sir Edward! Sie ist tot. Jede Hilfe zu spät. Hier liegt ein Brief. An die Polizei. Geben Sie her. Sie wissen, was in diesem Brief steht, Sir Edward? Darf ich bitte? Hier. Sir Edward, hören Sie meine Frage. Sie hat ihre Ruhe gefunden. Ja, meine Herren, ich bin hier überflüssig geworden. Ja, Signor Catalino, gleich. Già, permesso di dire qualcosa, no? Sie war es also. So steht es jedenfalls da. Sir Edward, Sie müssen bitte Verständnis haben. Möchten Sie uns bitte eine Erklärung abgeben? Er hat Ihre Ruhe gefunden. Sir Edward, in diesem Brief gesteht Lady Warhol, alleine für den Tod von Susan Hathaway verantwortlich zu sein. Sie hat sie, so steht es da, mit einem Pflanzengift, offenbar mit einer starken Arsenverbindung aus dem Gewächshaus vergiftet. Dieser Brief steht in Widerspruch zu Ihrem persönlichen Geständnis. Es entlastet Sie also gewissermaßen. Sir Edward, wollen Sie nicht endlich sich dazu äußern? Ich hatte eigentlich nie die Absicht zu heiraten, wenigstens in den letzten 15 oder 20 Jahren nicht mehr. Ich lebte hier allein mit meiner Mutter seit jetzt über 30 Jahren. Mein Vater starb im letzten Krieg. In Afrika, wir wissen, an der Front. Ja. Nur ganz gelegentlich kam ich einmal nach London. Ich weiß nicht mehr, was mich dazu veranlasste, eines Abends das Tusculum zu besuchen. Ich sah und hörte Susan dort singen. Sie war der Geschäftsführer, veranlasste auf meine Frage hin, dass wir einander kennenlernten, Catalina. Ich bin nicht der Geschäftsführer, solo il direttore. Bitte, Signor Catalino. Ja, bisogna dire la verità, ne? Und von da an besuchte ich öfters das Tusculum, Susans wegen. Meine Mutter war, sie war sehr ungehalten, weil, naja, es wurde oft ziemlich spät, bis ich nach Hause kam. Das war sie nicht von mir gewöhnt. Ich erzählte ihr von Susan. Sie geriet außer sich vor Zorn. Und schließlich brachte ich Susan dazu, eine Einladung zum Tee bei uns anzunehmen. Gegen den Willen ihrer Mutter? Ja. Wir verbrachten zusammen eine qualvolle, knappe Stunde beim Tee. Susan wollte nicht mehr wiederkommen. Durch den Tod meines Vaters hatte sich meine Mutter ohnehin sehr verändert in den Jahren. Was heißt sehr verändert? Naja, sie war menschenscheu geworden, überpedantisch. Und dann glaubte sie, Vater sei in Wirklichkeit gar nicht tot. Er wollte nur nicht mehr zu ihr zurückkommen. Sie blieb oft tagelang in ihrem Zimmer und grübelte. Es gelang mir dann, Susan zu überreden, doch wieder einmal zum Tee zu kommen. Mutter fühlte sich unpässlich und blieb fern. Ja, und dann... Oh mein Gott. Möchten Sie etwas trinken? Ja, bitte. Dort die Karaffe. Und dann eröffnete mir Mutter, sie hege den dringenden Wunsch, einmal mit Susan unter vier Augen. Danke. Unter vier Augen. Von Frau zu Frau zu reden beim Tee. Es war schwer, Susan dazu zu bewegen, aber wir liebten uns wirklich und so kam sie also. Das heißt, ich holte sie mit dem Wagen in London ab. Wir hatten beide die Hoffnung, Mutter würde ihre Einstellung ändern. Und dann? Ich wartete im Labor, ich ging auf und ab und trank einen Portwein nach dem anderen. Ich war sehr nervös, bis ich es nicht mehr aushielt. Ich ging hinunter zu den beiden und betrat diesen Raum hier. Ist Ihnen nicht gut, Miss Hathaway? Oder ist dies vielleicht nur Ihr, nun sagen wir schmeichelhaft, Ihr Künstlername? War Ihnen der Tee vielleicht zu stark, Miss Hathaway? Susan! Um Himmels Willen, Susan! Mutter! Was ist mit dir? Susan! Der Tee von Warhol Castle scheint dir nicht zu bekommen. Mutter, was hast du getan? Sie ist tot. Oh, Susan! Sie ist tot! Was heißt tot? Ist dein Vater tot? Für mich nicht. Ich war für ihn tot. Ich habe für ihn nie gelebt. Das Geld meiner Eltern, das ja. Er hatte gar selbst keins mehr. Darum hat er mich geheiratet. Paris, das war seine Welt. Paris, darum hat er ja auch darauf bestanden, dass du an der Sorbonne Medizin studieren solltest. Paris, Paris, immer wieder Paris. Tingeltangel. Wie die da. Was hast du getan? Die wollte auch nur das Geld. War Geld. Jetzt wirst du die Polizei anrufen? Ja. Mein einziger, über alles geliebter Sohn Edward wird jetzt seine Mutter der Polizei übergeben. Nicht wahr? Ich habe Bücher gelesen, Edward. Heimlich. Sie gehörten deinem Vater. Ich weiß ziemlich genau, wie es aussieht in Frauengefängnissen unter lauter Mörderinnen wie ich. Du musst jetzt ruhen, Mutter. geträumt. Begleitest du mich auf mein Zimmer, Edward? Ich habe alles immer nur geträumt. Ja, meine Herren. Ich weiß nicht, wie viel ich danach getrunken habe. Und dann, ja, aber das wissen Sie ja alle schon. Wie sagten Sie doch, ich habe Susan standesgemäß beerdigt. Sie werden übrigens nichts mehr von ihr finden, falls Sie die Absicht hatten, danach zu suchen. Mein Verbrauch an Salzsäure war in den letzten Wochen ziemlich groß. Morgen, Chef. Morgen. Ich habe übrigens jetzt, nachdem der Fall geklärt ist, den Mörder gefunden. Und ich lasse Sie sofort in eine geschlossene Anstalt lebenslänglich einweisen. Sie assoziieren völlig richtig, Chef. Mr. Stevenson. Sie können mit mir machen, was Sie wollen. Für mich ist der Mörder der Vater. Mr. Stevenson. Welcher Vater? Na, der britische Nationalheld, der Hochdekorierte, der, bevor er in Afrika seine Vaterlandspflicht absolvierte, ja mal in Warhol Castle regierte, wenn er nicht gerade in Paris war, schmeichelhaft ausgedrückt. Mr. Stevenson. Habe ich bei Freud gelernt, so zu kombinieren. Wer ist Freud? Der hat die Psychoanalyse sozusagen erfunden. Psychoanalyse? Ganz richtig, ja. Von der einmal jemand gesagt hat, sie sei die Krankheit, für deren Therapie sie sich hält. Darf ich es Ihnen erklären, Sir? Ich glaube, ich werde zum Affekttäter. Wissen Sie, Sigmund Freud hat nämlich nachgewiesen... Raus! Dornröschen, Kriminalspiel von Jörg Franz. Es sprachen Lady Eleanor, Anna Telluren, Lord Edward, Anfried Krämer, Inspektor Brock, Bernd Schäfer. Catalino, Leo Caminetto. In weiteren Rollen Maria Donnerstag, Josephine Klihelmdach, Ursula Köllner, Theo Ennisch, Karl-Hans Meuser, Josef Wageck und Ernst H. Hilbig als Stevenson. Ton Birgit Ramsdorf, Peter Jochum. Assistenz Josef Schwarz, Regie Jörg Franz. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 1975.